die Grenze brennt. Deutschland ist in Not. Freikorps voran, die Grenze brennt. Es gibt nur ein Gebot. Die Helme auf und festgezurrt. Es geht um Volk und Land. Freikorps voran, die Grenze brennt. Nehmt das Gewehr zur Hand. Freikorps voran, die Grenze brennt. In München Anarchie. Freikorps voran, die Grenze brennt. Der Kampf war schwer wie nie. In Schlesien wollten sie mit Macht von deutschem Land ein Stück. Freikorps voran, die Grenze brennt, wir schlugen sie zurück. Freikorps voran, die Grenze brennt, im Baltikum am Rhein. Freikorps voran, die Grenze brennt, der Sieg wird unser sein. Wir kämpfen nicht für Bonzenblut und nicht für Gold und Geld. Freikorps voran, die Grenze brennt für eine zerbrochene Welt. Freikorps voran, die Grenze brennt als Folge von Versailles. Freikorps voran, die Grenze brennt, auf dem Diktat kein Heil. Wir ziehen in einen Krieg hinein, den wir niemals gewollt. Freikorps voran, die Grenze brennt, als Söldner ohne Sold.